Madame Le Gros, ein Drama von Heinrich Mann. Für den Funk bearbeitet von Fried von Hörschelmann. Regie Otto Düben. Das Häubchen ist hübsch. Der Graf von Coutras hat richtig gewählt. Es wird dem Freund Panmure gut stehen. Finden Sie nicht, Madame Le Gros? Der Graf hat gewählt, was ihm passend schien. Nun ja. Ich könnte das Häubchen gleich hintragen. Du weißt, Lisette, dass ich noch die Schleifen daran zu nähen habe. Das kann auch ich tun. Bildest du dir ein, man würde den Unterschied nicht sehen? Ich habe doch auch schon Geschmack gelernt, seit ich in Paris bin. Ich bin keine Bäuerin. Herr Le Gros ist mein Vetter. Er wird mir erlauben, was ich will. Die Schachtel mit den Strümpfen ist nicht fortgeräumt. Und ein so teures Chapeau treibt sich am Boden umher. Das Fräulein aber hat keinen anderen Gedanken, als zu einem Ballettmädchen zu laufen und wieder den ganzen Abend hinter den Kulissen nach galanten Herren auszuschauen. Ich brauche nicht erst auszuschauen. Sie, Madame Le Gros, gönnen niemandem ein Vergnügen. Sie denken nur an sich. Ich denke an das Interesse des Herrn Le Gros. Dafür bin ich seine Frau. Guten Tag. Guten Tag, lieber Mann. Wie geht es dir? Hm. Hast du Ärger gehabt? Meister Ambroise war da wegen der Bezahlung der Wolle. Ist noch nicht Zahltag. Meister Ambroise brauchte das Geld. Seine Frau ist schon lange krank, hat Schwierigkeiten. Du hast es ihm gegeben. Auch wir haben es schwer, wie alle Welt jetzt, aber ich sagte mir, man muss einander helfen. Was du tust, ist recht, lieber Mann. Obwohl, wer wird eines Tages uns helfen? Oh, dahin wird es nicht kommen. Der Herr Graf von Coutras hat unser schönstes Spitzenhäubchen gekauft, das für 400 Pfund. Ich habe es ihm aufgeschwatzt. Vielleicht hast du es ihm aufgeschwatzt. Madame Le Gros aber hat es angefertigt. Nun haben wir bald keine Spitzen mehr. Wann werden endlich die aus Alençon kommen? Das frage auch ich mich. Kann sein, dass sie schon da sind und beim Stadtzoll liegen. Dabei fällt mir ein, dass dein Vetter, der Zollbeamte, uns lange nicht besucht hat. Was tust du da? Ich muss an das Häubchen des Fräuleins bei mir noch die Schleifen nehmen. Tu das später. Jetzt solltest du zu deinem Vetter auf das Zollamt gehen und ihn für Sonntag zum Mittagessen einladen. Gleich jetzt? Ich schulde ihm die Höflichkeit. Kann ich Lisette gehen? Das wäre nicht höflich genug. Ich tue, was du befiehlst, lieber Mann. Und sage deinem Vetter, dass wir eine fette Gans haben werden. Und sei zurück zum Essen. Ich werde eilen. Bring mir die Leiter, Lisette. Ich glaube gar, man weint. Es wäre nicht zu verwundern. Ich habe das teuerste Häubchen verkauft und wie werde ich belohnt? Ich darf nicht einmal meine Freundin besuchen. Madame Le Gros ist sonst nicht hart. Warum verbietet sie dir ein harmloses Vergnügen? Und sie verbietet es mir in ihrem Namen. Sie glaubt wohl recht zu tun. Aber wollen denn auch Sie, Herr Le Gros, ein Mädchen nur langweilige Pflichten lehren? Was soll ich dich sonst lehren? Hm? Wenn Sie es nicht wissen. Ich hätte gewünscht, dass ein ernsthafter Mann sich meiner annimmt. Aber auch bei meiner Freundin kann ich manches lernen. Es ist Freund Panmure vom Opernballett. Das ist eine Freundschaft, die ich nicht billige. Madame Le Gros hatte recht, als sie dich nicht fortließ. Stattdessen ist sie selbst fort. Zu dem Zollbeamten, ihrem Vetter. Was soll das? Hüte dich! Oh, wie Sie jetzt böse sind. Noch soeben waren Sie so lieb zu mir, dass Madame Le Gros es nicht hätte sehen dürfen. Ich weiß, was ich Madame Le Gros schulde. Einer Frau so treu, unschuldig und gerade. Aus Geradheit tut sie wohl, als wüsste sie gar nicht, warum sie auf das Zollamt geht. Sie geht, weil ich es ihr befehle. Bring mir die Leiter her. Einen Augenblick. Madame Le Gros versteht so gut wie wir beide, dass sie die Spitzen zollfrei in die Stadt schaffen soll. Ihrem Vetter wird sie dafür eine fette Gans anbieten. Und wer weiß, ob nicht noch etwas. Was sagst du da? Ich werf dich hinaus. Oh. Madame Le Gros denkt an Arges so wenig wie ich selbst. Ihr Vetter sieht sie gerne, er ist ihr Pate. Wer beim Zoll keinen Freund hat, zahlt, bis er ruiniert ist. Ich habe es nicht bös gemeint. Aber glauben Sie mir, Herr Le Gros, die Frauen sind einander wert. Kein Mann braucht sich ihretwegen Bedenken zu machen. Spitzbübinnen wie du gibt es gleichwohl nicht viele. Madame Le Gros kommt zurück. Ich verschwinde. Man hat wohl Geheimnisse? Ein Brief? Ich kann nichts dafür. Plötzlich hielt ich es in der Hand. Was ist das? Wer hat es dir gegeben? Es fiel vom Turm. Von welchem Turm? Von der Bastille. Ein Papier? Es ist so ungeheuerlich, dass ich mich mitschuldig fühlte, als ich es las. Du? Alle Menschen sind mitschuldig. Ein Narr hat es geschrieben. Und du verlierst deine Zeit daran. Ein Narr? Ein Mensch, der seit 43 Jahren unschuldig im Turm sitzt? Ein Spaßvogel, vielleicht Ärgeres. Es gibt Leute, die Unzufriedenheit mit dem König und seiner Regierung säen möchten. So einer hat den Wisch in die Luft geworfen. Gib ihn her. Ich sah ihn herabflattern. Ich erhob den Blick. Auf dem Turm, ganz droben auf der Plattform, war ein Mensch, der winkte. Eine Sekunde. Und bevor ich recht gesehen hatte, riss ein Soldat ihn zurück. O Vorübergehende, wer du auch seist, ein Unschuldiger ruft dich an. Unter der vorigen Herrschaft zur Zeit seiner Majestät, unseres gnädigsten Königs Ludwig, ward ich in die Bastille geworfen wegen eines unzarten Versuches, die Aufmerksamkeit der Frau Marquise von Pompadour auf mich zu lenken. Und seit 43 Jahren hat man mich hier vergessen. Nicht einmal meine Wächter wissen mehr, wer ich bin. O Freund, dem der Wind oder Gottes Atem dieses Blatt vor die Füße weht, sag du es den Menschen. Sag ihnen, was keiner mehr weiß, so viele geboren werden und sterben. Ich heiße Latude und bin ein Unschuldiger, der leidet. Es ist ein armer Mensch. Aber mit solchen Dingen befasst man sich nicht. Es wäre unklug. Wir werden zu niemandem davon reden. Es ist wahr. Wie soll man es den Leuten sagen? Niemand wird uns glauben. Man wird uns für schlecht ansehen. Man wird uns vor allem für dumm ansehen. Was also tun? Bei Gott es für uns behalten. Was heißt das? Das heißt, dass du den Wisch da verbrennen wirst und ohne Feder lesen. Wir sind anständige Leute. Mit den Angelegenheiten von Staatsverbrechern haben wir nichts zu tun. Aber es ist ein Unschuldiger. Das sagt er. Der selige König wird gewusst haben, warum er ihn in den Turm gesetzt hat. Der König ist tot. Das alles ist so lange her. Wo sind sie, denen Latude geschadet hat? Wenn er denn jemanden geschadet hat? Ach, was soll das? Du hast gehört, was er sagt, dieser Mensch. Du hast die Wahrheit gehört wie ich. Du hast keine anderen Ohren als ich. Alle Menschen verstehen das. Da du Ohren hast, so höre gefälligst. Ich bin dein Mann. Und ich befehle dir, den Mund zu halten. Mann, es handelt sich um einen Menschen. Hüte dich, Frau. Ich bin ein Bürger von Paris. Ich esse mein Brot in Ehren. Du hast es immer getan. Künftig aber wirst du es nicht mehr tun. Sieh dort den Turm. Ein Mensch sitzt darin, der schuldlos leidet seit so langer Zeit schon, dass niemand mehr sich daran erinnert. Dort ist der Platz mit den vielen Menschen. Die Eltern all dieser sind auch schon über den Platz geeilt. Und auch damals schon lag jener einer an seiner Kette. Wenn nun ihre Kinder groß sein und dort Lust wandeln werden, wie soll er dann noch immer liegen und leiden? Währt das Unrecht in der Welt ewig? Jetzt verstehe ich, was man meint, wenn man den Kleinen von der Erbsünde spricht. Es ist wahr. Die Welt ist böse und wird es wohl immer bleiben. Den Mächtigen geht es gut, denn sie denken nicht daran, wie wir anderen bedrückt sind. Was dem Nachbarn geschieht, darf uns nicht kümmern. Wir müssen die Augen schließen, sonst kommt es auch an uns. Und wenn es käme? Denkst du denn, ich kann es mir wohl sein lassen, wenn gleich nebenan jemand um Hilfe schreit? Hier in der schattigen Gasse geborgen, auf Kunden warten, essen, schwatzen und endlich die Tür schließen, um mit meinem Mann schlafen zu gehen? Am Ende meiner guten, behaglichen Gasse aber klirren Ketten und jemand schleppt sich ein Skelett und ewig weinend durch feuchte Keller. Du willst mich glauben machen, es sei nichts? Ich höre es doch, er schreit. Du selbst schreist, die Leute werden aufmerksam. Sie sollen kommen, sie sollen hören. Ich kann nicht die Einzige sein, die so viel weiß. Ein Kind brauchst du und du wirst an die Geschichten der anderen nicht mehr denken. Ein Kind. Ich hatte eins. Es ist gestorben, bevor ich es gebar. Du sollst wieder eins haben. Ja, es kann wieder eins kommen. Auch der Turm dort kann sich öffnen und der Mensch, der drinnen begraben ist, wieder leben. Davon will ich nichts hören. Dann bist du verstockt. Du Armer, ganz allein. Die Menschen aber wollen das Gute, oh, das weiß ich. Ich brauche sie nur zu rufen, zu ihnen sprechen. Und gleich, noch in dieser Stunde, werden sie mit mir gehen und den Unschuldigen herausfordern. Sie hat den Verstand verloren. Verzeih, ich habe dir immer gehorcht, ohne zu fragen. Jetzt gehorche ich dir nicht mehr. Liebe Nachbarn, Herr Vignon, Madame Tusch, Ein Unrecht ist geschehen. Sie wünschen, Madame Legros? In der Bastille sitzt ein Unschuldiger. Was hat er getan? Niemand weiß es mehr. So lange ist es her. Er hat mir geschrieben. Wir müssen ihm helfen. Herr Vigneault, Sie sind ein Christ. Ich habe Philosophie, Madame. Als jener Räuber Sie anfiel, dort an der Ecke. Sie stießen Hilferufe aus und die ganze Gasse stürzte herbei, Sie zu retten. Es ist wahr, aber der König ist kein Räuber. Die Frau Marquise von Pompadour war es, die ihn gefangen setzen ließ. Und da sie gestorben ist, hat man ihn vergessen. Die Marquise von Pompadour, man sollte alles vergessen, was sie getan hat. Man muss es doch gut machen nach 43 Jahren. Mein Vater starb mit 43 Jahren. Und als er geboren ward, Sie, Vachon, da verschwand ein Mensch namens Latüt und blieb verschwunden. Das erste Mal heute spricht wieder jemand seinen Namen aus. Dein Vater ging 43 Jahre umher. Denke daran, wie oft er lachte und wie oft er dich küsste. Jedes Mal hat ein anderer dort unten im Turm gestöhnt. Sehen nun all diese Jahre nicht anders aus? Und wenn man jederzeit daran denken wollte, wie es den anderen geht, es gäbe kein Vergnügen mehr. Mein Mann ist von einem Dachziegel erschlagen worden, obwohl er nichts verbrochen hatte. Wer weiß, Gott tut nichts umsonst. Wir sind schuldig. Wir haben ein so großes Unrecht zugelassen. Kommt mit. Man muss es gut machen. Madame Legros, es sei mir erlaubt, Ihnen in nachbarlicher Freundschaft zu sagen, Sie fangen an, uns zu langweilen. Sie, eine anständige, ruhige Bürgersfrau, hetzen hier die Leute auf. Und warum? Wegen irgendeines Lumpen, der sein Leben lang nicht aus dem Loch herausgekommen ist. Madame Legros, hast du mir jetzt Schande genug gemacht? Augenblicklich, komm ins Haus. Sehen Sie nicht, Herr Legros, dass Ihre Frau krank ist? Eine so gute Frau. Tatsächlich, sie muss noch krank sein. Es ist das Kind, das tot zur Welt kam. Verzeihen Sie, meine Herren. Lass mich, Legros. Sieh, was dies für Menschen sind. Sie wissen nun, dass es einen Unschuldigen gibt, der leidet und wollen dennoch weiterleben wie bisher. Ihren Kram verkaufen und Wein trinken. Was ist denn los? Ich verachte euch. Die Welt dürfte untergehen, wenn nur eure Gasse stehen bleibt. Man soll sie euch zu Schanden treten. Herbei, Leute! Herbei! Helft mir! Ich bitte euch! Ihr wisst nicht, es geschehen ungeheure Dinge. Eure Kinder werden euch nicht mehr lieben, wenn sie davon erfahren. Was will die Frau? Aus dem Turm der Bastille ist ein Brief gefallen von einem Menschen, der unschuldig gefangen sitzt. Ihr sollt ihn befreien. Wo ist der Brief? Lies ihn vor. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Aber seht ihr es nicht in meinen Augen, die ihn gelesen haben, wie schrecklich er war? Ich war dabei, als damals ein wenig Lärm gemacht wurde, weil alle hungerten. Ich habe von einem Soldaten Blei in den Arm bekommen, aber kein Brot. Einige Tage hattet ihr nichts zu essen und begeht schon Gewalttaten. Dort im Turm aber sitzt ein Mensch, der nicht nur hungert. Länger als die meisten von euch auf der Welt sind, hat er die menschliche Sprache nicht mehr gehört. Welche Gewalttaten sind groß genug, um das zu rächen? Sie hat recht. Es gibt Verbrechen, die das Volk nicht erfährt. Die Herren dort oben begehen nichts als Verbrechen. Es sind Mörder! Befreit ihn! Befreit ihn! Sie hat recht, wir wollen die Gefangenen befreien! Freiheit! Freiheit! Soldaten! Lasst sie nicht herein. Sie haben auch ihn in den Turm geworfen. Verjagt sie! Verjagt sie! Tötet sie! Wir marschieren gegen die Bastille! Auf die Bastille! Der Unschuldige wird befreit! Auf Bastille! Auf Bastille! Dies ist die Megäre, Herr Leutnant. Ich halte sie. Gib acht, es scheint, sie wird ohnmächtig. Nehmt die Gefangenen zwischen euch und los zur Wache. Herr Offizier, ich bitte Sie um Verzeihung. Die arme Kranke hier ist meine Frau. Dann kommen auch Sie mit zur Wache. Herr Leutnant, ich habe die Ehre, Sie zu begrüßen. Ich bin der Chevalier d'Angelot. Die Ehre ist bei mir, mein Herr. Ich heiße Ramon. Ein Herr vom Hof. Ein Freund der Königin. Die Frau Gräfin d'Orchat und einige Herren haben dort hinten vom Platz her den Auftritt mit angesehen. Die Frau Gräfin ist lebhaft interessiert. Auch der Herr Marquis de Launay war mit uns. Sie kennen ihn, Herr Ramon? Alle diese Herrschaften und auch Ihre Person, Herr Chevalier, sind mir bekannt. Dann werden Sie nicht zögern, meinem Ersuchen zu willfahren und die Frau sogleich in Freiheit zu setzen. Es liegen Staatsgründe vor, die sich Ihrer Verhaftung widersetzen. Ich gehorche, mein Herr. Formiert euch! Marsch! Wie soll ich Ihnen danken, mein Herr? Indem Sie mir erlauben, meine Freunde in Ihr Haus zu führen. Die Frau Gräfin d'Orchat hat den Wunsch, Ihre Frau kennenzulernen. Oh, zu viel Ehre. Madame Legros, bedanke dich bei dem Herrn. Muss ich Ihnen sagen, dass es vor allem mein eigener Wunsch war, Sie zu sehen, Madame? Das Volk hat mich nicht verstanden. Und es ist schwach. Und leidet der Unschuldige noch immer. Der Unschuldige? Ist sie nicht ein kleines Kind, das nach einem verbotenen Spielzeug jammert? Verzeihen Sie, mein Herr, ich sehe Kunden eintreten. Man muss zugeben, Madame, dass Ihr Gatte Sie noch weniger versteht als das Volk. Und es ist doch nicht schwer. Nicht wahr, mein Herr? Es genügt, Sie anzusehen. Die Revolte steht Ihnen gut zu Gesicht, Madame Le Gros. Mut, Comtesse. Der Plan war doch kühn, in die Höhle des Ungeheuers einzudringen. Aber alles ist besser als die Langeweile, Herr Abbé. Die Herrschaften wollen sich meine bescheidenen Dienste gefallen lassen. Danke, mein Herr. Sie sind der Gatte der interessanten Frau? Ich bin der Strumpfwerker Le Gros, der Dame zu dienen. Die Frau Gräfin und wir haben dem interessanten Schauspiel beigewohnt. Ich spreche der Frau Gräfin und den Herren mein Bedauern aus. Bringen Sie vielmehr Ihren Dank dar. Die Frau Gräfin hat sich unterhalten. Mehr als das, ich war hingerissen, entzückt. Endlich habe ich eine Revolte gesehen. Dann werden Sie den Unschuldigen zu befreien helfen, Madame. Ich wusste es. Oh, wie Sie darauf losgehen. Mäßigen Sie sich, Madame Le Gros. Sie haben gesehen, wohin Gewaltsamkeiten führen. Es handelt sich um einen Unschuldigen. Das sagen Sie. Niemand kennt seine Geschichte nach 43 Jahren. Bitte, ich weiß sie von Herrn Delaunay selbst. Der junge Latude hatte sich herausgenommen, eine Dame zu lieben, die zu mächtig war. Die Marquise von Pompadour widerstand der Werbung. Sie setzte den Werber sogar in die Bastille. Sie hätten ihn nicht gestraft, Madame, weil er liebte. Wer sagt Ihnen das? Sie hätten nicht in einem Augenblick des Zorns verfügt über ein ganzes Leben. Ich bin nicht grausam. Sie rühren mich, Madame. Zu denken, dass ich Furcht hatte, sie hat nichts Schreckliches. Sie ist sogar wohlerzogen. In den Zeiten des Aberglaubens würde man gleichwohl einen Teufel aus ihr vertrieben haben. Es ist wieder die Natur. Und als ob Gott gestorben wäre. Wir alle, Madame, sind wieder die Natur. Und als ob Gott gestorben wäre. Sie vergessen, Madame, dass wir in einer alten Ordnung leben. Mit Rechten, Vorrechten und mit Opfern. Sie vergisst alles. Ich denke an den Unschuldigen. Und alle sollen an ihn denken. Herr Le Gros, Sie haben eine merkwürdige Frau. Wenn wir auf einer noch jungfräulichen Erde am ersten Tage die Augen aufschlügen, dann vielleicht würden wir die Dinge so sehen, wie Madame Le Gros sie sieht. Es wäre reizend. Meine Herren, ich werde mich nie mehr langweilen. Wir haben einen Fund gemacht. Wir haben ein schönes Beispiel von Tugend gefunden, Chevalier. Davon müssen Sie die Königin verständigen. Da Sie sich über die Tugend mit der Königin stets verständigen. Madame Le Gros, ich verstehe Sie, denn ich bin empfindsam wie Sie. Sagen Sie mir alles. Sie kennen den Herrn Latude? Ich habe erst heute von ihm erfahren. Hätte ich sonst bis heute leben können. Ich möchte Ihnen helfen, Sie gefallen mir. Ich begreife die Verirrungen, die aus Empfindsamkeit geschehen. Bedenken Sie, Madame, ein so langes Leben des Jammers. Die furchtbare Tiefe der feuchten Wände, aus denen er nach einem menschlichen Herzen geschmachtet hat. Sie sind dies Herz. Sie müssen zu mir kommen, Madame Le Gros. Sie müssen einer empfindsamen Gesellschaft Ihre Angelegenheit vortragen. Versprechen Sie mir, dass Sie kommen. Was erwarten Sie von mir, Madame? Wenn Sie die Last von mir nehmen und den Unschuldigen befreien wollen, ich wünsche mir nur, in die Stille zurückzukehren. Im Gegenteil. Sie müssen sich zeigen, oder man wird aufhören, sich für Sie zu interessieren. Sie müssen die Sitten der schönen Welt erlernen. Nichts erreicht man ohne Kunst und Galanterie. Herr Le Gros, predigen Sie Ihrer Frau Vernunft. Die Frau Gräfin ist sehr gnädig gegen dich, Madame Le Gros. Ich war bereit, ins Gefängnis zu gehen für den Unschuldigen. Ja, ich wäre für ihn gestorben. Dies aber, ich kann nicht. Wird sie wenigstens geruhen, mir zu versprechen, dass sie keiner anderen Einladung folgen will, bevor sie bei mir war? Verzeihen, Frau Gräfin. Wir sind einfache Leute. Aber da Sie Madame Le Gros in Ihrem Hause zu sehen wünschen, will ich Sie bitten, dass Sie zuerst versuchen, was das Unsere Ihnen bieten kann. Ich bin nicht so stolz wie Madame Le Gros. So will ich es wagen, Ihnen einen Wein vorzusetzen, der mir von einem Vetter kommt, einen Bauernwein. Denn die Bauern, Madame, sind unsere Vettern. Diese Einladung ist bezaubernd naiv. Ich weiß nicht, ob sie so naiv gemeint ist, wie sie klingt. Wir werden ein Bürgerheim sehen, meine Herren. Längst habe ich solch eine Idylle erträumt. Kommen Sie! Bleiben Sie, Madame Le Gros, auf ein Wort. Chevalier. Madame, ich verspreche, diskret zu sein, wenn Sie mir schon jetzt verraten wollen, wann Sie im Hause der Frau Gräfin Dorchard zu finden sein werden. Ich habe nicht gesagt, dass ich hingehen werde, mein Herr. Ich weiß. Sie sind zu klug, sogleich zuzusagen. Aber Sie sind erst recht so klug, nicht hinzugehen. Warum zweifeln Sie an meinen Worten? Ich sehe Ihre Handlungen. Sie sind nicht wählerisch. Und werden es schwerlich sein. Es ist wahr. So Ungeheures ist geschehen, dass man wohl nicht wählen darf. Sehen Sie? Andere vermögen mehr als ich. Sie, mein Herr, vermögen so viel mehr. Sie haben nichts überhört. Ich soll die Königin interessieren für Sie? Für einen Unschuldigen. Mein Herr, ich flehe Sie an. Sie sind jung. Wie sollten Sie nicht großherzig sein? Madame Le Gros, Sie sind nicht glücklich. Ich war es immer. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich begreife, dass in der Enge hier der Ehrgeiz einer solchen Frau nicht lange seine Nahrung findet. Und man hasst, was unerreichbar scheint. Ich hasse niemand. Ich liebe nur den Unschuldigen. Sie sind bewundernswert, Madame Le Gros. Ich halte Sie fähig, Ihren Hass zu verleugnen, vor sich selbst sogar, um uns bei unserem Gewissen zu packen und wehrlos zu machen durch unsere eigene Tugend. Ihre Tränen sollen den Boden lockern, den Ihre Wut nicht sprengen konnte. Sie sind der geschickteste unserer Feinde. Ich wäre geneigt, Ihnen zu helfen, Ihren Aufstieg zu erleichtern, um Sie eines Tages entlarvt vor aller Welt zu besiegen. Sie würden nur die Unschuld besiegen. Sagte ich besiegen, das meine ich nicht. Ich gehe durch diese Stadt, die nach noch unvergossenem Blut riecht. Ich liebe meine Zeit, dies Fest des Hasses. Nie wusste ich es so gut wie heute, in der Gasse hier, als eine Frau nach Blut schrie. War es nicht meins, wonach sie schrie? Sie soll es haben. Du bist wild und gefährlich. Ich liebe dich. Und ich will dich. Rühren Sie mich nicht an! Wer darf mich anrühren, solange der Unschuldige im Turm sitzt? Sie verdienen Mitleid, mein Herr. Es ist wohl sehr schwer, das Gute zu glauben und zu wollen, wenn man so klug ist wie Sie. Tun Sie es dennoch. Aus Ihrer Sprache höre ich, dass Ihr Herz sich danach sehnt. Heuchlerin. Sie irren. Ich bin nur demütig. Helfen Sie mir. Sie bezwingen sich, denn Sie denken an die Königin. Sagen Sie es ihr, mein Herr, dass ein Unschuldiger leidet. Und dass Madame Le Gros seine Retterin ist. Nicht meinetwegen. Sagen Sie es um der Königin selbst willen. Nehmen Sie ihr die furchtbare Last ab, dass in Ihrer Nähe ein Unschuldiger leidet. Es ist nicht leicht, Sie zu überführen. Wenn ich nun für das, was Sie wollen, meinen Preis stellte. Den Preis? Den müssen Sie zahlen. Und eines Tages werden Sie es tun. Ihr Hass wird so lange anwachsen, bis Sie mir Ihre Liebe versprechen werden. So verspreche ich sie Ihnen denn gleich jetzt. Ist das ernst? Helfen Sie mir. Und ich gehöre Ihnen. Wenn Sie dann noch wollen werden. Denn bis dahin werden Sie erkannt haben, dass ich auch in den Armen eines anderen nur dem Unschuldigen gehören würde. Ich habe ein Bürgerheim gesehen. Die Leute schlafen in richtigen Betten. Die Strohsäcke verschwinden und mit ihnen, Gottlob, die Religion. Und am Feuer haben sie einen Kalbsbraten. Leute, die einen Kalbsbraten am Feuer haben, wozu machen die noch Revolten? Aus Philosophie, Madame, so wie Sie Schäferin spielen, obwohl Sie Trüffeln essen. Wir aber machen aus der Revolte ein Schäferstündchen. Sie haben ihr zugeredet? Madame Le Gros sieht ein, dass der Triumph der Unschuld einige Zugeständnisse wert ist. Jetzt eile ich, um unsere kuriose Entdeckung überall anzukünden. Alles bei Ihnen, liebe Le Gros, hat mich interessiert. Ihr Unschuldiger. Ihr Kalbsbraten. Alles. Die Frau Gräfin verzeihe, dass es nicht noch mehr ist. Der Ehre solches Besuches waren wir nicht gewärtig. Adieu. War nun das so gemeint, wie er es sagte? Was denkst du, Madame Le Gros? Es ist gut, dass Sie da waren. Ich habe viel gelernt. Du hast gesehen, dass du dich nicht weiter bemühen darfst. Bei den Vornehmen noch weniger als beim Volk. Das ist wohl wahr. Auch Sie haben mich nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was geschehen ist. Du hättest deinem Mann glauben sollen. Wir alle tragen eine so große Schuld. Sie aber sinnen nur, welches Vergnügen Sie aus ihr gewinnen können. Du hast dich genug gequält. Komm essen. Dazu habe ich nicht Zeit. Begreif doch, lieber Mann. Ich habe nun erfahren, wie viel zu tun und wie weit der Weg ist. Zu allen muss ich nun gehen. Muss ihnen erklären, worauf es ankommt, bis sie es wissen. Bis sie es wissen. Sie hält sich kaum aufrecht. Du sprichst von einem weiten Weg, nicht drei Schritte kannst du gehen. Ich lasse dich nicht fort. Du wirst mich lassen. Denn du siehst wohl, dass es mir auferlegt ist. Ich bin nicht schwach. Ich weiß trotz allem, dass die Menschen sich sehnen nach dem Unschuldigen. Eine Minute Schatten und ich gebe Ihnen Revanche, Herr Abbé. Baptiste, ein Glas Limonade für die Comtesse. Wissen Sie das Neueste, gnädigste Marquise? Der Chevalier d'Angelot hat mir Eintritt in die Bastille verschafft. Zu dem Unschuldigen. Und was haben Sie gesehen? Es roch bei dem Unschuldigen wie in einem Kaninchenstall. Da Sie zuweilen auch Schäferin sind, ist dieser Geruch Ihnen ja nicht unbekannt. Comtesse hat mit bewundernswerter Beredsamkeit dem Unschuldigen ihre schönen Empfindungen gezeigt. Und wie sah er aus? Fragen Sie nicht danach. Sie verstehen, er empfängt nicht alle Tage Gräfinnen. Man müsste ihn herrichten, man müsste ihn zähmen. Es wäre ein Traum, ihn hier einer Gesellschaft vorzuführen. Bedenken Sie, ein Unschuldiger. Es wäre ein Triumph. Herr Delaunay, der Gouverneur der Bastille, ist nicht galant. Er will ihn mir nicht leihen. So unschuldig ist niemand, dass man ihn dafür feiern müsste. Und die 43 Jahre des Leidens, Marquise? Die gehören Gott. Sie haben nicht das Recht, daran zu rühren. Sie sind streng, Madame. Und wenn ich es sagen darf, Sie verstehen nicht mehr alles, was wir fühlen. Zu meiner Zeit verstanden wir, dass das Leiden eine Gnade ist, die uns zu Auserwählten macht. Man soll es lindern, man soll es abschaffen. Sie sprechen nach der alten Mode, Madame. Comtesse, wenn wir Ball spielen gingen? Lassen Sie mich ruhig allein. Aber Baptiste soll mich rufen, sobald Madame Le Gros kommt. Das ist die Frau aus dem Volk, der Unschuldige geschrieben hat. Sie geht herum und spricht von nichts anderem. Wer nicht zufrieden ist, ist ihr Mann. Sie ist sehr rührend. Sie spricht Unbekannte auf der Straße an, um Sympathien für den Unschuldigen anzuwerben. Sie wartet unermüdlich in Vorzimmern. Hat sie nicht neulich den Wagen des Prinzen von Conti angehalten? Das tun auch die Opernmädchen. Und wahrscheinlich mit mehr Erfolg. Hier wird sie Erfolg haben. Eine Sensation. Der Chevalier d'Angelot wird sie uns herbringen. Den Unschuldigen kann ich nicht haben. Aber ich habe Madame Le Gros. Seine Prophetin. Auch wir ließen uns Komödianten kommen. Nicht sehr liebenswürdig. Aber so waren die alten frommen Zeiten. Auf Wiedersehen, Madame. Kommen Sie, Hervé. Baptiste, leg mir das Kissen zurecht. Schieb mich tiefer in das Boskett. Zu meiner Zeit richtete man seinen Garten nicht so ein, dass man dem Volk ein Schauspiel bot. Aber diese Gaffer hinter dem Zaun... Ich bin müde. Ich habe zu so vielen Menschen gesprochen, dass ich keine Gesichter mehr sehe, meine Stimme kaum höre. Mein Herr, ich komme nicht aus nichtigen Gründen. Es handelt sich um ein ungeheures Unrecht. Madame, ich bitte Sie, es ist der Türhüter. Jeder Mensch muss es erfahren. Ein Unschuldiger, mein Herr, der 43 Jahre im Kerker verbringt. Ich höre mit Bedauern davon. Seine Qual in all der Zeit war so groß, dass wir uns schämen müssen, mein Herr, gelacht und geatmet zu haben. Ich schäme mich, Madame. Hier nehmen Sie und melden Sie uns der Gräfin. Sehr wohl. Und Sie, mein Herr, Sie wenigstens können es nicht ertragen, dass ein so schmachvolles Leiden die Welt entehrt. Madame Le Gros, ich bin der Chevalier d'Angelot. Ach ja, ich vergaß. Sie vergaßen, dass auch ich das alles schon auswendig weiß. Seit Wochen höre ich Ihnen zu, wie Sie es hersagen, in den Salons und auf den öffentlichen Plätzen. Ich habe mich schon gefragt, ob Sie es nicht allmählich glauben. Tja, ich selbst hätte Ihnen fast geglaubt. Hören Sie auf Ihr Herz, helfen Sie mir. Dann sage ich mir, dass Sie mit einer Ausdauer, die ich bewundern muss, Zwecke verfolgen, so weit tragen, dass ich Sie nur ahnen kann. Einen Unschuldigen zu retten. Wo werden Sie enden? Sie wären, wenn wir einen anderen Monarchen hätten, geschaffen für eine jener Mätressen, die den Hass und die Gier des Volkes bis in das königliche Bett wälzen, zusammen mit Ihrem hübschen Fleisch. Sie beschimpfen mich und sich selbst. Ich gebe Ihnen zu, dass Sie viel wagen. Bei Ihnen zu Hause geht es drunter und drüber, Geschäft und Ehe. Sie haben alles hinter sich gelassen. Mich verließ alles, seit ich erkannt habe, was das Wichtigste ist. Und täglich kann eine der Aufruhrszenen, die Sie veranstalten, Sie an den Galgen bringen. Das ist viel für ein Wesen von so zarten Reizen. Ich fürchte nichts mehr. Und natürlich auch nicht die Bedingung, unter der ich Ihr Verbündeter geworden bin. Nichts. Ihr Unschuldiger bei meinem Glück, er soll aus dem Turm. Ob ich damit dem Himmel einen Gefallen tue oder der Hölle. Sie wissen noch nicht, was heute geschehen wird. Für die Person, die hierher kommen wird, müssen Sie Ihre ganze Kraft aufbieten. So mächtig ist sie? Dass ich diese Person herbringe, ist so viel, als küsste ich Ihnen die Knie. Sie helfen zu einem Werk, mein Herr, das allen Menschen die verlorene Unschuld wiedergeben wird. Ja, der Unschuldige wird unter uns sein und mit ihm der Himmel selbst. Auch wir ließen uns Schauspieler kommen. Madame, verzeihen Sie, ich bemerkte Sie nicht. Es stört Sie doch nicht, dass ich Ihnen zusah. Ich sah das so oft. Schwerlich sahen Sie schon einmal eine Madame Le Gros. Madame, Ich bin gekommen, Sie an einen Unschuldigen zu erinnern. Sie haben ihn vergessen. Alle haben ihn vergessen. Und doch ist die Bastille so groß. Man sieht sie von überall. Früher bestimmten wir, was gespielt werden sollte. Madame! Ach, schweigen Sie, schamlose Komödiantin. Sie haben Ihre Seele abgerichtet und können die Stimme davon überfließen lassen, sobald ein Boskett nicht ganz leer ist, sondern eine alte Frau darin sitzt. Ein Unschuldiger und 43 Jahre einsamer Qual. Haben Sie es einmal empfunden? Umso schlimmer, denn nun haben Sie es missbraucht und es ist eine Rolle geworden, die Sie können. Das ist furchtbar. Ich bin ganz leer. Ganz schlecht. Man soll mich fortschaffen. Einmal war ich wahr, aber Sie verstanden mich nicht. Aber auch ich kann nicht in jeder Stunde fühlen, was so ungeheuer ist. Haben Sie denn bedacht, was das sagen will, einen Menschen retten? Der, den Sie den Unschuldigen nennen, ist alt geworden, ohne dass Sie von ihm wussten. Und nun wollen Sie ihn retten. Nun weiß ich, wie schrecklich sein Leben war und dass er es nicht verdient hat. Verdienen ist ein hochmütiges Wort. Sehen Sie mich an. Wissen Sie, ob ich es nicht verdient hätte, mein Leben hinter Mauern zu verbringen? Es hätte mir geschehen können. Denn eine von uns Zwillingsschwestern musste ins Kloster, weil wir nicht reich genug waren für unseren großen Namen. Es traf nicht mich, es traf meine Schwester, die besser war als ich. Wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich warum. Gott wollte sie belohnen und bewahren. Haben Sie denn nicht geliebt? Lieben Sie Gott. Gott braucht mich nicht. Wen braucht er? Er hat den Unschuldigen vergessen, wie alle anderen ihn vergessen haben. Ich aber bin da, mein Herz schlägt. Es schlägt so stark, dass Mauern davon stürzen sollen. Die Herren ließen mich nicht früher los vom Ballspiel. Der Unschuldige wartet schon so lange. Mit diesen Dingen scherzt man nicht. Wenigstens nicht in Gegenwart einer Frau aus dem Volk. Liebe Le Gros, wir wollen Freundinnen sein. Ihr Unschuldiger gefällt mir zum Entzücken. Wäre nur der Gouverneur galanter. Ich verstehe Sie nicht, Madame. Ich erwarte Gäste. Sie werden allen Ihre Geschichte erzählen? Ich weiß, Sie tun alles aus wahrer Begeisterung für die Tugend. Und auch ich, als ich nun dem Unschuldigen gegenüberstand, ich musste mir die Augen bedecken. Und die Nase zuhalten. Sie können ihn doch nicht gesehen haben. Der Turm ist unermesslich dick und der Unschuldige wartet nur auf mich. Weiß er denn von Ihnen? Ich arbeite seit Wochen. Ich wühle, erschöpfe mich, ich leide. Ich bin nicht zu ihm gedrungen. Menschen sind davor, tausend und abertausend Menschen, die ich alle rühren und besiegen muss, bis ich zu ihm dringen kann. Und Sie sagen, Sie haben ihn gesehen? So ist es. Sie vergessen, meine kleine Le Gros, dass es Unterschiede gibt. Ein Wort an den Gouverneur und ich war zu ihm geführt. Der Unschuldige fiel mir zu Füßen, er küsste sie mir und er schwor mir, dass er bis an sein Lebensende niemanden lieben und verehren werde als mich. Sie lügen! Sie vergessen sich. Wenn Sie seine Stimme je gehört hätten, könnten Sie nicht mehr kleinlich und tückisch sein. Nur ich habe sie vernommen. Nur mich ruft er. Nur mich liebt er. Nur ich, verstehen Sie, nur ich habe ein Recht auf ihn. Wie diese naive Eifersucht mich amüsiert. Man sollte es nicht zu weit kommen lassen mit solchen Leuten. Er ist mein. Ich habe alles für ihn hingegeben. Mann, Haus, Frieden. Hüten Sie sich zu sagen, dass Sie bei ihm waren. Es tut mir leid für Sie, meine Kleine. Ich war bei ihm. Schmutzfetz. Oh, liebe Freunde, was für eine Emotion. Madame Le Gros, geben Sie mir Ihre Hand. Sie irren sich, Kind. Sie lieben nicht einen Menschen, der leidet. Sie lieben Gott. Ich liebe den Menschen. Unsere stürmischen Herzen, Sylvain, es scheint, ihr habt sie nicht geerbt. Es scheint, sie sind auf das Volk übergegangen. Fahren Sie mich in die Kapelle, Baptist. Es tut mir leid, Comtesse, aber die Begegnung bedarf keiner Zeugen. Niemand soll es sehen? Sie machen mich krank vor Ärger, Chevalier. Ich bin untröstlich, aber es ist der Wille der Königin. Sie will unerkannt bleiben und nur mit Madame Le Gros reden. Ich werde zugegen sein. Ihre Gäste, Madame, müssen den Garten meiden. Ich gehorche. Kommen Sie, Abbé. Madame Le Gros, die Person, die ich Ihnen ankündigte, wird sogleich erscheinen. Es ist eine Fremde und dennoch hat sie großen Einfluss. Ich bin zu allem bereit, um ihn für mich zu gewinnen. Sie wird von niemandem hier begrüßt werden und wird verschwinden, ohne dass man ihr folgen darf. Sie dürfen niemals versuchen, sie wiederzuerkennen. Gehen Sie auf diese Bedingung ein? Auf alle. Jetzt sind wir allein, Madame Le Gros. Und das ist Ihre Stunde. Drehen Sie sich um. Dort in der Allee. Eine verschleierte Dame. Verbeugen Sie sich tief. Sind Sie da, Chevalier? Madame, ich erwarte Ihre Befehle. Die Person, in deren Interesse Sie mit mir gesprochen haben? Hier steht sie, Madame. Sie sind ganz sicher, dass Sie mich nicht kennen? Durchaus sicher. Es ist eine naive Frau, die Sie, Madame, sehr rühren wird durch ihre vom Leben noch unbelehrte Tugend. Es ist, als begegne man einem Geschöpf aus den ersten Zeiten. Man sieht, wie die Menschen ursprünglich tugendhaft waren. Ja, das glaube auch ich. Erst eine lange geschichtliche Korruption hat sie fähig gemacht, geistig auszuschweifen und unsere Rechte zu leugnen. Ich bin eine Freundin der Tugend. Es heißt, dass auch Sie sie lieben. Daher bin ich gekommen. Madame, ich bin schwach und sehr schlecht. Schlecht? Sie zeiht sich aller Verbrechen, weil nach Ihrer Meinung ein Unschuldiger leidet, woran Sie und wir alle Schuld haben sollen. Es ist sehr merkwürdig. Ja, wir müssen uns mit allen Verbrechen beladen, bis der Turm gesprengt ist und die Unschuld unter uns zurückkehrt. Madame, in diesem Lande geschieht Furchtbares. In diesem Lande? Warum sagen Sie es mir? In der Welt, soweit sie ist. Aber die Bastille steht hier. Hier ist es geschehen, dass ein Unschuldiger 43 Jahre lang ungehört seine Klagen ausstößt. Weiter ist es nichts. Nur wieder die gewohnten aufrührerischen Beschwerden über die sogenannte Willkür der Bastille. Dies ist also das Vergnügen, das Sie mir versprachen, Chevalier. Ich bin in Verzweiflung, Madame, dass Sie es so schlecht treffen. Die Person benimmt sich ungeschickt. Sie war sonst amüsanter. Möglich, dass Ihr Talent schon nachlässt. Auch hat man sie hier verstimmt, denn der Frau Gräfin Dorchat hat es gefallen, ein vielleicht zu lebhaftes Interesse für den Unschuldigen zu zeigen. Man begreift es, er hat die Mode für sich. Man soll nicht sagen, dass ich die Mode nicht verstehe. Sie heißen also Madame Legros und bemühen sich im Interesse des Gefangenen Latude. Er scheint ein gefährlicher Mensch zu sein. Sie tun da etwas Verbotenes. Aber Ihre Empfindsamkeit teile ich, wie alle anderen sie teilen. Es rührt mich sehr, dass es Personen gibt, denen es nicht gut geht. Obwohl, wenn sie ihre Pflicht getan hätten... Madame, solcher Tränen habe ich nun allzu viele gesehen. Nasse Augen, trockenes Herz. Was fällt Ihnen ein? Man hat mich eingeladen, um Leute, die sich langweilen, zum Weinen zu bringen. Ich habe es endlich satt, das große Leid unter so kleine Herzen zu tragen. Dieses da schien mir anders. Als diese Dame eintrat, fühlte ich, nun trete eine große Hoheit und Güte ein. Neue Hoffnung erwachte in mir. Ach, sie war trügerisch. Gehen Sie nur, Madame. Ihnen kann der Unschuldige nicht helfen und Sie ihm nicht. Das ist erstaunlich. Sie hat die Gegenwart der Majestät gefühlt. Was finden Sie daran erstaunlich? Das Gegenteil wäre es. Im Übrigen spricht sie dreist. Viel zu dreist. So meinte ich es. Ich bin trostlos, Madame, Ihnen zu missfallen. Madame Legros, hüten Sie sich. Ich habe mich genug gehütet. Man soll endlich die Wahrheit hören. Wie sehr habe ich den Menschen geschmeichelt, damit die Pflicht des Herzens ihnen zum Vergnügen werde. Ich habe Marktweibern Gefühle beigebracht wie Heiligen. Und Karossen bestieg ich, in denen bunte Damen mich mitnahmen, um seufzen zu können. Wie ich mich geschämt habe vor ihm, den Unschuldigen. Wie ich euch gehasst habe. Euer Girn und Tändeln, eure Liebenswürdigkeit ohne Liebe, euer untätiges Wohlwollen. Sie geben es zu. Sie gibt es zu, Chevalier, dass sie uns hasst. Das war's, was ich voraussah. Dieses Volk ist treulos und aufrührerisch. Ich hasse es auch. Ich habe es gleich gehasst. Aber ich habe euch dahin gebracht, das Gute zu wollen, es herbeizuseufzen. Ihr selbst drängt euch nun gegen den Turm, bis er birst, ja. Ich habe mich hindurchgebohrt, hinausgewühlt bis zu euch, bis zu den größten Herren, bis unter den Thron. Ich war in Versailles. Sie waren in Versailles? Und wie nun die Königin vorüberfuhr. Sie haben sie gesehen? Ich habe nichts von ihr empfangen als den Schmutz ihrer Räder, die sie von einem nichtigen Vergnügen zum anderen trugen. Aber wie sie nun vorüberfuhr, oh, ich würde sie herausgerissen und zu ihr gesprochen haben, wie 43 Jahre schuldlosen Leidens sprechen. Chevalier! Aber man riss mich zurück. Ich fiel hin. Eine Ohnmacht kam mich an. Sie waren ohnmächtig. Und die Königin lachte wohl. Diese Kleine interessiert mich. Sie hat mir Herzklopfen gemacht. Haben Sie jetzt begriffen, vor wem Sie stehen, Madame Legros? Ich bin betroffen über die hohe Ehre, mich in Gegenwart der Königin von Frankreich zu befinden. Madame, ein großes Unrecht ist geschehen und Ihr ganzes Land seufzt darunter. Sie können alle Ihre Untertanen glücklich machen. Ich möchte vor allem mich selbst amüsieren. Verdenken Sie mir das? Ihre Untertanen lieben Sie dafür. Madame, ein Unschuldiger. Das meine ich eben. Sagen Sie mir ganz aufrichtig, was es mit ihm ist. In diesem Fall wäre ich geneigt, Ihnen zu helfen. Sie wissen, dass ich es kann. Nun? Bitte, bitte. Können Sie die Königin bitten hören, Madame Le Gros? Ich weiß nicht, was die Königin will. Ein Brief fiel vom Turm und gab Ihnen ein Stelldichein. Sie können glauben, das sagen die Unwürdigsten. Ich bin darauf gekommen, ohne dass jemand es mir gesagt hat. Das sagen die Neidischen, die schmutzigen Seelen. Die Gosse sagt es. Gestehen Sie, wie sind Sie in die Bastille gelangt? Sie mussten einem Wächter Ihre Gunst schenken, nicht wahr? Oder waren es mehrere? Viele? Oh. Sehen Sie, Chevalier, es ist, wie ich annahm. Schlimm für Ihren Mann. Und wie war es bei dem Gefangenen? Sehr grausig. Man hört von seltsamen Vergnügungen. Die Comtesse d'Argilly hat eine Nacht im Grabgewölbe ihres Hauses verbracht. Man sagt, mit einer Leiche. Wir kennen alles bis zum Überdruss, nur den Tod nicht. Er allein hat noch Reize. Ich habe ihn geliebt. Versprechen Sie mir seine Freiheit und ich sage alles. Ich verspreche. Ich habe das Wort der Königin. Nun, war es wie im Grab? Er nahm mich wie eine Sterbende. Ich fühlte, dass er mager war wie der Tod. Ich roch Verwesung, da wir uns küssten. Und es war süßer als aller Blumenduft hier oben. Die Blumen lügen. Hier oben ist nur Qual und Gemeinheit. Ich will wieder hinab zu ihm. Tot sein, tot sein. Ich gehe. Sie haben recht getan, Chevalier, mir diese Person vorzustellen. Sie hat mir gefallen. Sie darf sich eine Gnade ausbitten. Eure Majestät haben versprochen, den Unschuldigen aus der Bastille zu entlassen. Ach ja, ich vergaß. Aber Sie selbst, was wünschen Sie sich? Hier? Die Königin will sagen, bei Hofe. Eine Pension, ein Amt für ihren Gatten. Ich warte. Ich habe keinen Wunsch mehr. Das ist nicht möglich. Sie sind ungezogen. Ich will nicht glauben, dass sie weiß, was sie spricht. Dann wäre es Tugend. Das ist sehr rührend. Es wäre zu viel. Es wäre peinlich, daran zu glauben. Man soll nicht sagen, die Königin von Frankreich verstehe die Tugend nicht zu belohnen. Wir befehlen, jenem Gefangenen ist der Rest seiner Strafe zu erlassen. Er soll zusammen mit der Person, die sich für ihn so sehr interessiert hat, unserer Akademie vorgeführt werden. Die Akademie soll dieser Person den Tugendpreis erteilen. Aber man soll nicht sagen, wofür. Chevalier, ich verbiete dem Redner der Akademie zu sagen, wofür. Das ist unerhört. Die Königin hat sich fast eine halbe Stunde mit der Frau unterhalten. Was bedeutet das? Die Empfindsamkeit ihrer Majestät hat einer so großen Tugend nicht widerstanden. Die Königin hat die Entlassung des Unschuldigen befohlen. Ich bin außer mir vor Rührung. Kann man der Dame seine Aufwartung machen? Madame, ich höre, dass Sie Ihr edles Ziel erreicht haben. Ich beglückwünsche Sie. Welchen Rang wird sie künftig einnehmen? Keinen. Ob Sie es nun glauben oder mich für einen Intriganten halten. Eine Stunde ganz allein mit der Königin und keine Gnade? Solche Einfalt gibt es nicht. Es muss wohl Tugend sein. Ich hoffe es nicht. Das Leben würde zu schwierig sein, wenn es so schön wäre. Aber warum sieht sie nicht glücklich aus? Es ist der geistige Hochmut, der nichts befriedigt. Es hat zu viel gekostet. Ich will Ihnen sagen, Herr Le Gros, was sie ist. Sogleich wird sie zurück sein von ihrem Triumph. Dann sage ich es ihr selbst. Eine Heilige ist sie. Ich muss es wohl glauben. Wenn man sie gesehen hat, wie sie den Kuppelsaal betrat, wo alle diese Herren von der Akademie sie erwarteten. Es war, als ob ich sie nicht gekannt hätte. Eine vornehme Dame. Ich weiß es besser. Eine Heilige. Und der Tugendpreis soll 1000 Pfund betragen. Auch der Unschuldige war feierlich anzusehen. Er hatte einen gestickten Rock, einen Bart, lang und weiß, und er war bekränzt. Man sagt, dass er trotzdem nur ein alter Ton nicht gut sei. Hüte deine Zunge, Lisette. Wir alle waren immer für Madame Le Gros. Ganz Paris war draußen. Man sprach nur von Madame Le Gros. Und in den vorteilhaftesten Ausdrücken. Viel Ehre für mich. Und dass die Tugend Ihrer Frau Ihnen so viel Geld einträgt. Es scheint, dass wirklich etwas Großes geschehen ist. Und wenn es die eigene Frau war, durch die das alles geschah, dann weiß man nicht mehr, was man denken soll. Früher konnte man manches denken, aber jetzt hat sie Erfolg gehabt. Ich glaube, sie kommt. Sie hat den Unschuldigen Schuldigen befreit. Die Herren und die Reichen lachten nicht mehr heute früh. Wir werden ihnen noch mehr zeigen. Alles wird billiger werden. Man wird glücklicher leben. Es lebe Madame Legros. Es lebe Madame Legros. Madame Legros, Madame Legros, eine Heilige. Madame Legros ist aus unserer Gasse. Und sie ist eine Heilige. Madame Legros, wir haben uns versammelt, um Ihnen unsere Bewunderung auszusprechen. Was will denn der hier? Hinknien. Früher haben sie nicht bewundert, sondern hinter ihr hergeschimpft. Hinknien. Ich war die Erste, die Bescheid wusste. Steht doch auf. Warum kniet ihr? Weil nun der Unschuldige frei ist? Das habt ihr selbst getan. Gebt nicht mir die Ehre, die ich nur eure unwürdige Sprecherin war, sondern euch selbst. Ihr alle habt es gewollt. Ihr wollt das Gute. Ihr seid jetzt erlöst von dem großen Unrecht. Sie sollen nun ausruhen, Madame Legros. Alle haben sie lieb. Man hat ein Fest für Sie veranstaltet, Madame Legros. Sie müssen den Nachbarn den Gefallen tun, sonst ist man unzufrieden mit Ihnen. Auf zu Vignon! Madame Legros in unsere Mitte! Madame Legros, ich bitte um die Ehre. Ich bin erschöpft, Herr Vignon. Verzeihen Sie. Es war zu viel für mich. Ist jemand hier? Nur wir sind es. Ich und Lisette. Die Leute sind alle zu Vignon gegangen. Man sollte vielleicht auch etwas essen. Ach ja, das Essen. Und der Laden, die Kunden warten. Niemand wartet mehr. Und zu essen habe ich auch nichts. Warum denn nicht? Marsch in die Küche. Geben Sie mir Geld, sonst gibt es nichts zu essen. Hinaus mit dir! Unterhalten Sie sich gut mit Ihrer Heiligen. Warum willst du ihr das Geld für das Essen nicht geben? Weil keines da ist. Keins da? Wenn nichts mehr eingeht, ist es eines Tages zu Ende. Und in einem Haus ohne Hausfrau geht das schnell. Die Spitzen von Alençon? Sie sind verschleudert. Dein Geselle kommt nicht zum Essen? Ich habe ihn fortgeschickt, es gab keine Arbeit mehr. So sind wir denn verarmt, lieber Mann? Du nicht. Nur ich. Du hast gut verdient in dieser Zeit. Was ist das? Dein Tugendpreis. Was mein ist, ist auch dein. Sonst wohl. Aber nicht diesmal. Du bist mein Herr und Gebieter. Nach solcher Tat wird man nicht wieder die Frau des Strumpfwirkers Legros. Ich bin es doch. Ich muss dich verehren, sagen die Leute. Und ich verehre dich auch. Sieh, ich bin so schwach. Dann scheint mir, was ich getan habe, ganz umsonst. Ich wollte, du hättest wieder deine laute Stimme, wenn du zu mir sprichst. Und fasstest mich hart an. Oder liebst du mich nicht mehr? Im Grunde war es dir wohl ganz recht, dass ich so viel vom Hause fort war. Soll ich mir von einer Heiligen die Suppe kochen lassen? Strümpfe verkaufen ist kein Geschäft für eine Heilige. Hüte dich, Legros, dass ich nicht wirklich fortgehe. Wenn Sie essen wollen, Madame Legros, können Sie in die Küche kommen. Aber es gibt nur Kartoffeln. So, ich kann in die Küche kommen. Und kann ich mich auch in mein Bett legen, wenn ich nicht finde, dass man es mir inzwischen beschmutzt hat? Ich bin nicht schmutziger als Sie. Ein Ungeziefer bist du. Hast dich eingeschlichen und willst mich fortbeißen. Aus dem Haus mit dir. Herr Legros braucht mich. Wozu? Wage es zu sagen. Zu allem, wozu eine Frau im Hause dient. Sie hatten Herrn Legros verlassen, da habe ich mich seiner angenommen. Ich drehe dir den Hals um. Ha, eine schöne Heilige. Was erzähle ich dem Herrn Legros? Wenn er sie nur schon los wäre, hat er gesagt. Wenn er mich nur schon los wäre. Wohin mit mir? Eine schöne Heilige. Ist durch so viel Schande gegangen. Kein Mittel war ihr zu schlecht. Nicht einmal... Oh Gott. Das Versprechen ihres Leibes. Es ist nicht aus, Legros spricht wahr. Jemand da draußen hat Rechte an mich. Was fürchte ich? Wen habe ich denn noch? Nicht erschrecken, bitte. Ich weiß wohl, dass ich nicht in dieses Fest hineinpasse. konnte ich es mir nicht versagen, ihren Triumph mit anzusehen. Den Triumph einer Heiligen. Man erlebt das nicht alle Tage. Aber ich glaubte, hier würden mehr Leute sein. Sie sehen, man hat mich allein gelassen. Die anderen feiern ohne mich. Ihnen aber schulden sie es, dass sie feiern dürfen. Der Unschuldige ist frei, so ist für mich nun alles aus. Das klingt, als bereuten Sie. Oh nein! Sie haben einen Erfolg erlebt, den niemand für möglich hielt. Ganz Paris spricht von Ihnen. Sie sind berühmt, man hat sich vor Ihnen beugen müssen. Sie erwarten von mir andere Worte. Ja, ich bin gekommen, um Ihnen etwas anderes zu sagen. Es ist so schwer. Sie sind, Madame Le Gros, das erste menschliche Wesen, vor dem ich in Beschämung stehe. Im Grunde meines Herzens habe ich es längst gewusst, wer Sie seien. Aber ich wollte nicht glauben. Ich hätte Sie gern entlarvt, um nicht gestehen zu müssen, dass es etwas gäbe, das alle nur erheuchelten, das ich so sehr ersehnte und doch nur mit Hohn nennen mochte. Die Tugend. Und um diese ungeheure Zärtlichkeit zu ersticken. Sie in diesem Augenblick haben mehr Tugend als ich. Soll ich das Geheimste sagen? Ich wünschte mir, Ihnen zu folgen, mit Ihnen unterzugehen, in allen den Unbekannten, denen Sie einen Unschuldigen befreit und die Unschuld zurückgegeben haben. Sie dürfen lächeln, ich mache schon selbst den Vorbehalt, dass mich das alles nicht angekommen wäre, wenn Sie nicht schön wären und wenn ich Sie nicht liebte. Solche Liebe habe ich erfahren. Sie ergriff mich, als vom Turm der Brief fiel. Sei meine Schwärmerei nun kindisch oder erhaben, ich will mich nicht schämen. Soll ich mit Ihnen noch beginnen? Ich habe vollendet, was zu tun war. Ja. Hinter Ihnen liegt als getanes Werk, wovon ich nur träume. Was geht es Sie an, dass einer durch Sie erschüttert und außer sich gebracht wird? Sie haben Ihr Werk vollendet und sind nun heimgekehrt. Ich bin nicht so stark, wie Sie sagen. Ich bin so müde. Ihre Müdigkeit ist heilig. Madame Le Gros! Madame Le Gros! Sie sind die Freundin des Volkes! Es gibt noch andere Unschuldige in der Bastille! Was soll ich tun? Uns führen! Ich habe getan, was zu tun war. Der Unschuldige ist frei. Sie will nicht. Sie verheilt uns. Schleppt sie mit! Verschont mich, liebe Herren! Fort da! Rührt sie nicht an! Ein Adliger! An die Laterne! Packt euch! Packt mich selbst! Sie tot! Mörder! Ihr seid Mörder! Auf zur Bastille! Auf zur Bastille! Ein menschliches Herz habt ihr durchbohrt. In dem Augenblick, da es am höchsten schlug. Höher als eures. Höher als meins. Wozu schlug es? Wozu befreite ich den Unschuldigen? Erschrick nicht. Ich bin's, dein Mann. Es ist dunkel geworden. Mach Licht. Ich schließe die Läden. Komm schnell zurück. Ich ängstige mich. Auch noch die Tür. Nun werden sie uns in Ruhe lassen. Ich glaube, dass mich niemand gesehen hat. Ich legte den Toten vor der Tür des Wundarztes nieder. Es war gefährlich, ihn bis dorthin zu tragen, aber ich habe ihn aus menschlicher Achtung nicht in die Gosse werfen wollen. Wir haben nichts zu fürchten. Heute Abend sind in Paris noch einige andere vornehme Herren ums Leben gekommen. Wer will da den unseren herausfinden? Du sprichst, als wären wir die Mörder. Es lässt sich nicht sagen, dass einer schuldig ist. Außer den Herren selbst. Er war der Beste von allen. Danach fragt man jetzt nicht mehr. Man sagt, die Bastille müsse fallen. Und das Zeichen zu alledem, sagt man, hat Madame Le Gros gegeben. Es ist nicht wahr. Ich war den ganzen Tag im Hause. Aber die vorigen Tage, da warst du wenig daheim, Madame Le Gros. Verzeih mir. Verzeih doch endlich. Ich habe dich nicht gern gekränkt, lieber Mann. Wenn hier Unrecht geschehen ist, so habe auch ich das meine begangen und brauche deine Verzeihung. Schick sie fort, Legro. Ehe der Tag graut, setze ich selbst in die Post und gute Reise in ihr Dorf. Du bist gut. Du liebst mich noch immer. Ich bin ein Bürger von Paris und weiß so gut wie einer, dass wir nach Vernunft und Tugend handeln sollen. Nur denkt man immer, ein Fremder und weit entfernter mag damit anfangen. Und nun war es meine eigene Frau. Dahinein habe ich mich nicht leichter gefunden, als jeder andere getan hätte. Nun ist es wieder, wie es immer war. Es ist so. Und ist auch wieder nicht so. Denn dazwischen liegt, was du getan hast. Und das werde ich nicht vergessen. Die anderen daran zweifeln nur nicht, werden es vergessen. Vielleicht auch werden sie es dir vorwerfen und uns verfolgen. Man weiß nicht, was für Zeiten kommen. So viel habe ich dir seit unserem Hochzeitstage nicht mehr gesagt. Jetzt will ich an die Arbeit gehen. In der Nacht? Hier, auf der Kommode, die sehr verstaubt ist, liegt noch immer das Häubchen des Fräuleins bei mir. Endlich befestige ich daran die Schleifen. Madame Le Gros. Der Süddeutsche Rundfunk brachte ein Drama von Heinrich Mann, für den Funk bearbeitet von Fred von Hörschelmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Madame Le Gros, Ida Krottendorf, die Königin Marie-Antoinette, Adelheid Seeg, die Comtesse d'Orcha, Julia Costa, die Marquise de Sarclay, Anneliese Born, eine Verwandte des Ehepaares Le Gros, Uli Philipp, Madame Touche, Karin Schlemmer. Le Gros, Alfons Höckmann. Der Chevalier d'Angelot, Ernst August Schäppmann. Der Abbé de Soran, Jörg Schleicher. Fanchant, Johannes Grossmann. Vignon, Walter Thurau. Ferner wirkten mit Anni Steiner, Maria Valenta, Karl-Heinz Bernhardt, Herbert Dubrow, Carlo Fuß und andere. Ton und Schnitt Walter Guckenberger und Sigrid Müller. Regie Otto Düben.